Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Soundcheck-Reihe. Heute Nacht knapp 2 Stunden mit lauter kleinen Ewigkeiten. Long Playing Records ist das Motto und am Mikrofon ist Michael Frank. Gun up, bubble, temper, flavor, da. Cause you know I'm popular mechanics or graffiti for flair. Watch a vegan wants over the counter Botox. Nuclear arms are great cops. Dog non, dinosaur book and atomic clock. Not see loud the clothing over a dozen box tops. Keys to the city or rap rock. Not blood, not gold bond or not. You seriously curious about fucking with new snots. Das waren etwa 7 Minuten aus dem letztjährigen 2. Album des Sextetts Subtle aus Oakland, Kalifornien. Aufforderung zu tauchen könnte man den Songtitel übersetzen, Call to Dive. Call to Dive ist die vorletzte Nummer des Albums und steckt voller düsterer Bilder und Anspielungen über Leben in der Großstadt Oakland. For Hero, For Fool heißt das 2. Album des Sextetts Subtle, eine auch im Cover dokumentierte Absage an narrenhaftes militärisches Heldentum. Einige der 6 Musiker von Subtle sind Insidern von diversen anderen Projekten her bekannt. Adam Drucker alias Doze One, Texter, Rapper und Grafiker, und der Drum Machine Spezialist Jeffrey Logan alias Jell sind zum Beispiel die treibende Kraft der Acts Themselves und Cloud Dead. Seit 2001 arbeiten sie aber auch in einer sogenannten richtigen Band mit unter anderem Schlagzeug, Cello und Holzblasinstrumenten. Und diese Band nennt sich eben ganz ohne Scheu Subtle. Subtle bedeutet in etwa subtil, feinsinnig, raffiniert. In der Tat ist mir so eine surreale Mischung aus Rap und sagen wir Prog-Rock und Beatles-Harmonien noch nicht zu Ohren gekommen. Subtle aus Oakland, Kalifornien. Kleine Ewigkeiten gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Musik, die länger dauert. Inspiration für diese Sendung war unter anderem Frank Zappa und der lieferte auch sozusagen die Maßeinheit für eine kleine Ewigkeit. 6 Minuten und 11 Sekunden. Auf der Doppel-CD Playground Psychotics von 1992 veröffentlichte er unter anderem Mitschnitte eines gemeinsamen Auftritts mit John Lennon und Yoko Ono im New Yorker Fillmore East. Die letzte Nummer des Gigs im Juni 71 war ein Trio mit 2 Feedback-Gitarren und Yoko Onos freien Gesangseskapaden. Ich gehöre zwar zu denjenigen, die Yoko Onos Gesangsabenteuer sehr hörenswert finden, möglicherweise sind aber Zweifel angebracht, ob Zappa ihren Gesang auch zu schätzen wusste. Auf jeden Fall betitelte er diese Nummer mit 2 Tinnitus-Gitarren und Yoko Ono eine kleine Ewigkeit mit Yoko Ono, a small eternity with Yoko Ono. Diese 6 Minuten und 11 Sekunden gibt's jetzt aber nicht, dafür aber etwas mehr Ewigkeit mit Lucinda Williams. Gerade ist ihr neues Album erschienen, West heißt es, ziemlich aus dem Rahmen der Platte fällt der Song Wrap My Head Around That, eine Meditation über die komplizierten Muster von Selbst- und Fremdwahrnehmung in einer Beziehung, vergleichbar etwa den Beobachtungen und Gedichten des britischen Psychiaters R.D. Lang. Lucinda Williams singt gleich unter anderem folgende Zeilen: Ich weiß, was ich denke, gesehen zu haben, und was ich dachte, gesehen zu haben, was kam und ging und alles dazwischen. Ich weiß, was ich dachte, dich sagen zu hören, und was du wirklich gesagt hast, und was ich dachte, dass du über meine wirklichen Gedanken dachtest. Später heißt es in dem Song noch: Ich kann nicht glauben, dass ich dir geglaubt habe, als ich herausfand, worum es dir geht. Herauszufinden, dass du einfach zu viel bist, und zu versuchen, das durch meinen Kopf zu kriegen. Lucinda Williams, Trying to Wrap My Head Around That. Yeah. Mm-hmm. Uh-huh. Tell me you love me. Said you wanna be with me. You told me you love me. Say that you wanna be with me. You looked right into my eyes. Said I'm not like the other. You looked right into my eyes. Said I'm not like the other guys. I know what I think I saw and what I thought I seen, and what was coming and what was going and everything in between. What I thought I heard you say and what you really said, and what I thought you thought I thought was actually in your head, and what you meant to tell me and what I meant to say, and what I said you said I said, what went the other way. I know what you did to me and I know what we did, and who did what to who and who the hell were you trying to kid. Wanna be with me. You told me you love me. You said you wanna be with me. You looked right into my eyes. Said I'm not like the other guys. You looked right into my eyes. Said I'm not like the other guys. About and know and think you know and think you've got it all figured out. I know I'm missing something or something's missing here and there and all over and over around and up and everywhere, and you're just all up in it. Look out, your zipper is gonna break and I'll pop your little party favor and you just take the cake. I can't believe I believed you when I found out where you're at.

Heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Songs von Neuerscheinungen dieser Tage. Los ging's mit Lucinda Williams und Wrap My Head Around That. Die beiden Gitarristen waren Bill Frisell und Doug Pettibone. Lucinda Williams' neue Platte heißt West und wurde von ihr gemeinsam mit Hal Willner produziert, einem Musiker und Produzenten, der immer wieder durch seine stilübergreifenden Projekte aufgefallen ist. Nach Lucinda Williams gab's Oh Solo Mio, einen Track vom neuen Album der Stooges, Bel Canto a la Iggy Pop und Bel Guitarra, Bel Batteria a la Ron und Scott Ashton. Prima Platte. Produziert von Steve Albini, einem Mann, der von seinen eigenen Bands her und von seinen Produktionen für Kollegen wie Nirvana als Mann für harte Ware bekannt ist. Derselbe Steve Albini wurde aber auch engagiert, um als Toningenieur folgende Töne glasklar aufzunehmen. Sie wurden eingespielt in einem von Kerzenlicht erleuchteten Studio. From the top of the flight of the wide white stairs through the rest of my life. Do you wait for me there? There's a bell in my ears. There's the wide white roar. Drop a bell down the stairs. Hear it fall forevermore. Hear it fall forevermore. Drop a bell off of the dock. Blot it out in the sea. Drowning mute as a rock. And sounding mutiny. There's a light in the wings. It's a system of strings from the side while they swing. See the wires, the wires, the wires. And the articulation in our elbows and knees makes us buckle and we couple and endless increase as the audience admires. And the little white dove made with love, made with glue and a glove and some pliers. Swings a low sickle arc from its perch in the dark. Settle down, my desire. And the moment I slept, I was swept up in a terrible tremor. Though no longer bereft, how I shook and I couldn't remember. And in the furthermost shape, drove a murdering stake and I cleft me right down through my center. And I shouldn't say so, but I know that it was then or never. Push me back into a tree. Thank you. believe that it tolls. It tolls for me, and it tolls for me. And oh, my wrist and my waist seem so easy to break. Still, my dear, I'd have walked you to the edge of the water. And they will recognize all the lines of your face in the face of the daughter. Of the daughter of my daughter. And darling, we will be fine. But what was yours and mine appears to me a sandcastle that the gibbering wave takes. But if it's all just the same, then will you say my name in the morning, so that I know when the wave breaks. I wasn't born of a whistle or milk from a thistle at twilight. No, I was all horns and thorns, sprung out fully formed, knock-kneed and upright. So enough of this terror, we deserve to know light, and grow ever more lighter and lighter. You would have seen me through, but I could not undo that desire. Oh, oh, oh, oh, desire. Oh. Das war eine von fünf längeren Kompositionen von Joanna Newsoms zweitem Album. Es heißt Ease, geschrieben YS. Es erschien Ende letzten Jahres. Der Titel des Albums ist eine Anspielung auf die mythische bretonische Stadt Ease, die wegen der Dekadenz ihrer Bewohner quasi als Strafe überschwemmt wurde. Zu hören war von dieser LP das Lied Sawdust and Diamonds, das einzige Lied des Albums, das ganz ohne orchestrale Verzierung auskommt. Die 25-jährige Joanna Newsom spielt selber die Harfe, sie singt und hat natürlich auch Text und Musik komponiert. Die Orchesterarrangements der anderen Songs stammen von Van Dyke Parks und sind wie immer exquisit. Gegen Ende der zweiten Soundcheck-Stunde, etwa gegen 2:45, gibt's deshalb auch noch einen weiteren Song von Joanna Newsoms bemerkenswertem Album Ease. One day she found the message stuck on her poor fridge door. Meanwhile, don't jump off any bridges. Stay happy, yours. 10 years ago. Stay happy. Little weird girl. And it said, dreams will crash, and the pain will stay. Rain will fall, friends fade away, but smile. The world is used to turn, leaders lie, and lovers cry, and moms and dads may die, but smile. Into tears, but underneath their duties, there lies a bundle full of fears. And Mr. Dow Jones always tries to moderate your pride, but smile. Changes will come, or not at all. The ones on top won't make things stop, but hold your little head quite high, that they can see your smile. a while to uncover. Wolves in sheep coats who pretend to be brothers, but try to keep your illusion of fusion. And don't believe in solicitous feathers, 'cause Mr. Dow Jones always tries to moderate your pride. But smile, changes will come, or not at all. The ones on top won't make things stop. Don't hold your little head quite high, they can see us. They can see us, yes, my. They say all the puffed up things to gain their positions, then they use your kindness as their ammunition, just to shoot you down so they can pick you up. But they don't expect little girls to shout. You might break the rules of small print fools, but don't give a damn about their what a man can. They just shoot you down so they can pick you up. A good show and kick up a row. Don't you waste your time. Now stop being kind, 'cause you might rise above, you might go below. You ride with the tide and go with the flow. Grundierung und traditionellen Instrumenten und dem Gesang von Eva Jancic. Eva Jancic firmiert unter dem Projektnamen Gustav. Alle möglichen Instrumente spielt sie: Geige, Akkordeon, Xylophon, Flötenklavier und, wie es im Booklet der CD heißt, Stromgitarre. Ihre Lieder sind alles Eigenkompositionen, auch die Elektronik und die Computerarrangements sind von ihr. Ein Großteil der Aufnahmen entstand in ihrem Wohnzimmer in Wien. Es gibt ein paar Gastbeiträge seelenverwandter Musiker, aber Gustav ist und bleibt Eva Jancic' ureigene musikalische Welt. Eva Jancic singt mal auf Englisch, mal auf Deutsch. Ihre Musik beinhaltet zuweilen widerborstige Klänge aus der ambitionierten Elektronikschublade, klassisches Singer-Songwriting und ab und zu auch Reminiszenzen an die alpenländische Musiktradition. Rettet die Wale heißt das Album von Gustav aus dem Jahr 2004, Weird Little Girl, der Song, der zu hören war. Lauter lange Songs gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Yola Tengo aus Hoboken, New Jersey, sind seit ihrer Gründung 1984 eine Band mit vielen Klangfacetten. Gegründet wurden sie von Ira Kaplan und Georgia Hubley, die dann im Laufe der Zeit diverse Kollegen für ihr Bandprojekt gewinnen konnten. Auf ihrem bisher letzten Album aus dem Jahr 2006 gibt es ätherische Ambient-Klänge, Beatles-Reminiszenzen und zwei lange hypnotische Psychedelikatessen. I'm not afraid of you and I will beat your ass heißt das Album von Yola Tengo. Ich habe keine Angst vor dir und werde dir den Hintern versohlen. Zum Abschluss der ersten Soundcheck-Stunde mit kleinen Ewigkeiten jetzt die letzte Nummer des Yola Tengo-Albums, The Story of Yola Tengo.